Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Da läuft sein Weg durch die Büros. Der Papst sieht die Opfer nicht. Der Hitler sieht sie nicht. Bitte! Heil Hitler! Gott wäre ein Gott, wenn er sich eines Hitlers bediente. Heil! Ihr wisst, Heil! Ihr seid Monat. Heil! Die Juden ganz Europas werden nach dem Adressbuch ausgerottet. Wir schaufeln ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht drin. Die Idee des Papsttums. Mit Auschwitz überleben, was quälst du dich so? Was zweifelst du? Es ist vermessen. Mir geht es jetzt nicht um Auschwitz. Vater, stell dir vor, täglich 6000. Ein Mann wohnt im Haus. Er spielt mit den Schlangen. Er schreibt. Heil. Heil. Heil. Heil. Heil. Heil. Ich sehe noch eine letzte Möglichkeit. Wenn Sie sich, Monsignore, mit Pater Ricardo für eine halbe Stunde des Rundfunks des Vatikansenders bemächtigen. Was heißt denn bemächtigen? Der Pater, was heißt bemächtigen? Ich gehe doch in unserem Rundfunk aus und ein. Ich gehe in unserem Rundfunk aus und ein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser heutiges Hörspiel ist eine Funkfassung des Theaterstücks Der Stellvertreter von Rolf Hochhuth. Wie Sie wissen, gehört dieses Drama, das der Autor als christliches Trauerspiel bezeichnet, zu den meistdiskutierten Bühnenwerken der letzten Jahre und so weiter und so weiter. Schicksal eines katholischen Priesters, der den millionenfach organisierten Mord der Hitlerschergen, ja, naja. Personen. Dr. Ulrich Lauterbach. Papst Pius XII. Mhm. Baron Rutter, Reichsvereinigung Rüstung. Pater Ricardo Fontana SJ. Was ist denn SJ? Kurt Gerstein? Das ist ja nicht Gerstein. Die zu Gruppen von zwei, drei oder auch vier Personen zusammengefassten Figuren sollten jeweils vom gleichen Schauspieler verkörpert werden. Gemäß der Erfahrung, dass es im Zeitalter der allgemeinen Wehrpflicht nicht unbedingt Verdienst oder Schuld oder auch nur eine Frage des Charakters ist, ob einer in dieser oder jener Uniform steckt und ob er auf Seiten der Henker oder der Opfer steht. Eichmann? Obersturmbahnführer. Außerdem Papst, dem Nunzius, Gerstein, Hirt und Eichmann sind alle Gestalten, wie die Namen, frei erfunden. Offizier der Schweizer Garde im Hause Fontana. Ja, der wachhabende Offizier in Auschwitz, Leutnant von Rutter Luftwaffe, Katitzki, SS-Soldat. Ich meine, das Einzige, was man wirklich fairerweise sagen muss, im Jahre 63 Auschwitz zu versuchen, auf einer Theaterbühne verständlich zu machen, nachzuerzählen, hatte sicherlich noch mal einen anderen Anspruch, als es das heute hätte. Da stand man ja sozusagen immer noch vor dieser Unfassbarkeit und Unerklärlichkeit und hat dann mit allen Mitteln, die einem zur Verfügung standen, versucht, da irgendwas von greifbar zu machen. Wachhabender Schweizer. Päpstlichen Palast. Ist ja übersichtlich. Ja. Frankfurter Rundschau, 23.10.63, der Stellvertreter im Hörfunk. Neu geschrieben wurde vom Autor der Schluss zum Vorteil die, mit Verlaub, kolportagehafte Todesfabrik aufgegeben. Es endet jetzt mit der Entdeckung Ricardos unter den zur Deportation angetretenen Juden im Gestapo-Hauptquartier. Sehr eindringlich, einprägsam, verhalten. Danke bitte dem Hessischen Rundfunk für den Mut, trotz brieflicher und telefonischer Proteste diese Sendung gewagt zu haben. Das Stück ist ein Brocken, schon dem äußeren Umfang nach. Es hat nichts liebenswürdig Elegantes und will und kann es auch gar nicht haben. Aber auch wer sich von seiner Tendenz mit Entschiedenheit distanziert, und das werden auch viele tun, jeder wird zugestehen müssen, dass sich der junge Verfasser mit ungeheurem Ernst und äußerstem Fleiß an eines der heißesten Eisen unserer jüngsten europäischen Geschichte herangewagt hat. Also, ich habe soeben mit Herrn Juncker vom Rowohlt Verlag... Dr. Lauterbach, ja. Der damalige Hörspielleiter des Hessischen Rundfunks. Dr. Lauterbach, genau. Und ich habe soeben mit Herrn Juncker vom Rowohlt Verlag telefoniert, der auf meine Fragen folgende Auskünfte gab. Ob der Sender Freies Berlin seine Fassung zustande bringt oder ob ein anderer Sender in einer eigenen Inszenierung bis Ende des Jahres herauskommt, ist dem Verlag gleichgültig. Er ist nicht nur nicht an einer Begrenzung des Stoffes interessiert, sondern würde es im Gegenteil begrüßen, wenn die Funkfassung Szenen enthielte, die auf dem Theater nicht gebracht worden sind. Er weiß sich darin einig mit Herrn Hochhuth. Na dann. Na dann. Hüte dich vor dem Menschen, dessen Gott im Himmel ist. Rolf Hochhuths, der Stellvertreter. Hörcollage von Marianne Wendt und Christian Schiller. Lars, die erste Frage. Ja. Also 1963 schrieb ja die Newsweek über Sie, dass dieser Autor für sich in Anspruch nehmen könnte, als der bedeutendste Autor der Welt zu gelten. Dramatiker der Welt zu gelten. Den man mit einigem Recht einen zornigen jungen Mann unserer dramatischen Literatur nennen kann. Jetzt frage ich mich natürlich, ob nicht so ein Lob bei Ihnen einen Riesendruck hervorruft, weil man ja unter dem Zwang steht, diesen Erfolg wiederholen zu müssen. Lassen Sie mich ausreden, das ist dieser Inhalt des Stücks und deshalb kam es zu dieser kolossalen Übertreibung in Newsweek. Der bedeutendste Dramatiker der Welt ist selbstverständlich Arthur Miller. Und zwar seit Jahrzehnten. Doch wenn morgen unsere Mitbürger in Viehwaggons verfrachtet werden. Herrgott, ein Priester kann nicht schießen. Nein, aber mitgehen. Zum Gedenken Pater Maximilian Kolbe, Häftling Nummer 16670 in Auschwitz und Prälat Bernhard Lichtenberg, Dompropst zu St. Hedwig, Berlin. Als ich im Gefangenenhospital den Dompropst Lichtenberg besuchte, quälte ihn, dass niemand von uns bei den Juden ist. Prälat Lichtenberg und Pater Kolbe. Keiner von beiden hat je einen Anspruch an den Papst erhoben. Achtung, Achtung! Erster Akt, der Auftrag. Erste Szene. Berlin, August 1942, an einem Spätnachmittag, das Empfangszimmer in der Apostolischen Nunziatur, Rauchstraße. Vor 10 Jahren hatten wir in Berlin nur 44 Kirchen. Hier in Berlin. Nebenbei, die Juden hatten fast die gleiche Anzahl Synagogen. Jetzt gibt es keine einzige Synagoge mehr. Könnten Exzellenz da nicht vermitteln? Als Nuntius bin ich dazu nicht befugt. Für Juden könnte ich doch nur sprechen, wenn sie getauft sind. Ja, für Juden könnte ich nur sprechen, wenn sie getauft sind. Doch hütet sich Herr Hitler auch, die Getauften abzuschieben. Ah, der Bruder selbst bringt uns den Tee. Schön, danke. Dann, bitte. Kommt noch ein wenig Kuchen. Ja. Bedienen Sie sich. Bitte schön. Danke. Kommt noch ein wenig Kuchen. Kommt noch ein wenig Kuchen. Kommt noch ein wenig Kuchen. Kuchen. Regieanweisung. Kuchen! Das sympathische Gesicht des apostolischen Nuntius, Exzellenz Cesare Orsenigo, verweigert jede Antwort auf die Frage, wie dieser Geistliche die Aufrechterhaltung des Konkordats zwischen der Kurie und der Reichsregierung auch dann noch mit seinem Gewissen vereinbarte, als man die katholischen Juden deportierte. Herbst 1963. Nur unter Polizeischutz kann in vielen Städten der Bundesrepublik, Westeuropas und den USA das Theaterstück eines jungen, bis dahin völlig unbekannten Schriftstellers aufgeführt werden. Der Satz des Jesuitenpaters Ricardo Fontana, ein solcher Papst ist ein Verbrecher, löst vielerorts Proteste, Demonstrationen, ja sogar Bombendrohungen aus. Die Wogen der Entrüstung, aber auch die der Zustimmung überschlagen sich in jenem Jahr. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. Februar 1963. Der Stoff ist ein Wagnis. Vielen wird er ein Ärgernis sein. Der Stoff ist ein Wagnis. Vielen wird er ein Ärgernis sein. Die deutschen Katholiken können nur traurig und beschämt davon Kenntnis nehmen, dass im freien West-Berlin ein Theaterstück aufgeführt wird, in dem das Andenken Papst Pius XII., dessen wir in größter Liebe und Verehrung gedenken, auf das Hässlichste verunglimpft wird. Wenn aber wir als Deutsche uns so ein Theater gefallen lassen, ohne es erbittert abzulehnen, machen wir uns anstößig vor aller Welt. Darf ich vielleicht einige Hörer haben, die sich nicht mehr ganz genau an das Stück erinnern? Melanie, sag doch mal ganz kurz, um was es in dem Stück geht. Um was es in dem Stück geht? Also, in dem Stellvertreter. Ne? Also im Stellvertreter wird der Papst und die Kirche kritisiert, dass sie halt Mitschuldige sind beim halt dem Nazi-Verbrechen der Juden, dass sie halt nichts dagegen getan haben, dass Juden abgeschlachtet in Anführungszeichen wurden. Mitschuldig durch Schweigen, genau. Nicht etwa durch Taten. Ja, sicher. Pfeif, pfeif. Die Münchner Polizei will Beamte in Uniform und Zivil abstellen, um Ausschreitungen zu verhindern. Pfeif. Trampel. Wie die Polizei mitteilte, werden derartige Vorkommnisse strafrechtlich geahndet werden. Pfeif, buh. Dagegen will die Polizei die freie Meinungsäußerung der Theaterbesucher nicht unterbinden. Beifall, Pfiffe, Trampeln und Buhrufe sind erlaubt. Ich kann echt nicht pfeifen. Und bei Peilmann im BE wird der Stellvertreter wieder inszeniert. Und ich habe großes Vertrauen zu dem jungen Tiedemann, der das macht, der nicht älter ist als mein Sohn, der sich das selbst ausgesucht hat. Das muss mich retten. Ich meine, das ist ja ein wunderbarer, anachronistischer Clown, der so aus einer ganz anderen Zeit als großer Moralist reinragt in unser heutiges Schnellschusstheater und mit seinem moralischen Impetus manchmal schon wie ein anachronistisches Fossil wirkt. Ich mag ihn irgendwie, obwohl ich ihm oft aus dem Weg gehe. Klaus Peimann. Also nochmal, erster Akt. Der Auftrag, erste Szene. Regieanweisung. Pater Ricardo Fontana befindet sich im Gespräch mit seinem neuen Dienstherrn, dem Berliner Apostolischen Nuntius Exzellenz Cesare Orsenico. Bitte schön, Exzellenz. Ein bisschen Kuchen. Bedienen Sie sich, Herr Minutan. Der Hochhut ist ja sozusagen berühmt-berüchtigt für seine Regieanweisung. Da steht ja alles Mögliche drin. Er ist ja sozusagen sein eigener Impresario. Jede Figur, die quasi in das Stück tritt, wird, bevor sie noch den Mund aufgemacht hat, in ihren gesamten Facetten beschrieben. Breitenmasse glänzend angepasst. Glauben, Exzellenz, fürchten zu müssen, dass Herr Hitler die Kirche nur für die Dauer seines Krieges respektiert. Es ist kein Regisseur aufgerufen, er ist eigentlich nicht einmal berechtigt, das, was zwischen den Dialogen steht, mitzuspielen. Der Erste, dem ich überhaupt verdanke, dass ich sozusagen geistig auf die Welt kam, Piscator, hatte zum Beispiel in der Stellvertreterinszenierung vorgesehen, einen Sprecher, der aus diesen historischen Essays, die ich so einbaue, Teile vortragen sollte. Ich als völliger Laie sagte Herr Piscator, das ist, glaube ich, sehr unnötig, denn alles, was der da sagt, wird ja im Dialog dann auch kurz zusammengefasst. Und schließlich hat er mir einen Tag vor der Premiere recht gegeben und hat diesen Schauspieler, der die Zwischentexte sagen sollte, ausbezahlt und nach Hause geschickt. Er war überflüssig. Es wird ein Pyrrhus sein. Exzellenz, mein Herr Hitler wird mit sich reden lassen müssen. Oh ja, er wird es sogar wollen. Die Regieanweisungen richten sich häufig gar nicht auf die szenische Realität selbst, sondern versuchen, antizipatorisch mögliche Kritik an der Figurengestaltung zu entkräften. Sagt zumindest Jan Berg. Ja. Manche Regisseure sollen an ihren sehr umfangreichen Regieanweisungen verzweifelt sein, ist das richtig? Herr Hochhut, dann brauchen Sie mich doch nicht zu spielen. Dann sollen Sie doch Stücke wählen, die keine Regieanweisungen haben. Das Gespräch wird unterbrochen durch das unerlaubte und ungestüme Eindringen des SS-Obersturmbannführers Gerstein in die Nunziatur. Gerstein erzählt, dass in Auschwitz Menschen fabrikmäßig getötet werden. Exzellenz, soeben komme ich aus Polen, aus Belzec und aus Treblinka, nordöstlich Warschau. Dort werden täglich, Exzellenz, an jedem Tag 10.000 Juden, mehr als 10.000. Mehr als 10.000 Juden ermordet. Ermordet, vergast, vernichtet. Um Gottes Willen, schweigen Sie. Entschuldigen Sie doch. Sagen Sie das Herrn Hitler. Der Heilige Vater muss hier helfen, er. Er muss das Weltgewissen. Die Situation damals sollte man sich vielleicht noch mal vor Augen führen. Gleich das erste Stück, ein Welterfolg. Damals hat es für Riesenaufregung gesorgt, weil sie dem Papst Pius XII. Und der katholischen Kirche da unterstellt haben. Oder zumindest habe die Frage gestellt. Sie haben die Frage gestellt. Ich habe auch keine Frage gestellt. Dann sagen Sie es selber. Ich habe die Tatsache diskutiert, dass der sogenannte Heilige Vater mit keiner Silbe dem Hitler, seinem Konkordatspartner, in den Arm gefallen ist, als er die Juden ermordete. Und diese Frage war fällig. Ich habe damals gar nicht begreifen können, dass es mir zugekommen war, sie zuerst zu stellen. Der Heilige Stuhl war neben dem britischen Geheimdienst wahrscheinlich der Bestinformierte der Welt. Der wusste alles durch die katholischen Priester, speziell in Polen. Warum hat er denn zu Auschwitz nie was gesagt? Ich weiß, wie Sie wie oft die Kirche schuldig wurde, aber ich kann mit Ihnen nicht mehr reden, wenn Sie Gott für die Verbrechen seiner Kirche haftbar machen. Gott steht nicht über der Geschichte. Er hat am Los des endlichen Teilen. In ihm summiert sich jeder Schmerz des Menschen. Ja, und wir machen eine kleine Unterbrechung mit Musik, Wunschmusik von Rolf Roth. Jetzt kommt ihr Rossini. Wunderbar. Super. Famos. Erster Akt, zweite Szene. Aus einer Stadt der Bundesrepublik wird berichtet, dass Vertreter der beiden großen Parteien an den Intendanten herantraten. Der eine mit dem dringenden Wunsch, den Stellvertreter unbedingt auf der städtischen Bühne zu sehen. Der andere mit der nicht weniger dringenden Mahnung, das Stück auf keinen Fall aufzuführen. Beide gaben dabei zu verstehen, andernfalls werde man ihn, den Intendanten, im Kulturausschuss der Stadt nicht länger halten können. Weil sie Füße haben, sieht man nicht, dass sie Automaten sind. Otto Flake. Die Krone der Schöpfung, das Schwein, der Mensch. Gottfried Benn. Regieanweisung am Abend des gleichen Tages, 21 Uhr. Eine Szene im Jägerkeller zeigt die SS-Leute saufend und zotenreißend. Der Jägerkeller in Falkensee bei Berlin. Oh ja, Jägerkeller mag ich gerne. Ein kleines Hotel, das seit einigen Wochen, seit Beginn der regelmäßigen alliierten Luftangriffe auf die Reichshauptstadt, von der Reichsführung SS und deutschen Polizei als Gästehaus dienstverpflichtet worden ist. Sie treffen sich da zum Kegeln. Hier treffen sich die Spitzen der Partei, der Reichsführung SS, der geheimen Staatspolizei zu Gesprächen und ausgelassenen Tafeleien. Regieanweisung. Man hat diesen etwas außerhalb Berlins gelegenen Keller gewählt, um vor den immer stärker werdenden Luftangriffen der Alliierten sicher zu sein. Heute wird gekegelt. Also abgesehen davon, dass das natürlich was extrem Chargenhaftes hat, dieses Panoptikum dieses Jägerkellers, man muss sich ja nur mal diese 5 Seiten Regieanweisungen, die der Hochhut da voranstellt, durchsehen. Das ist wie so ein Kabinett des Grauens. Lautes Lachen, während sich der Vorhang öffnet, Rufe wie zum Wohl, Weidmanns Heil, toi toi. Ich danke Ihnen für diesen Rossini. Bitte schön. Jeder, der Dramen schreibt, kann von dem lernen und wie. Was haben Sie von Rossini gelernt? Das Tempo. Das heißt, ich habe es nicht gelernt, ich strebe es an. Ich freue mich, wenn mir eine Szene glückt, die dieses Tempo hat. Das ist ganz selten, das ist ganz groß, was der Mann macht. Gastgeber ist Adolf Eichmann, ein freundlicher Pedant, dessen fürchterliche Wirksamkeit so wenig von dem schaurigen Glanz eines Großinquisitors ausstrahlte, dass er 1945 nicht einmal gesucht wurde. Erst das Studium der Akten entlarvte ihn als den fleißigsten Spediteur, der jemals im Dienste des Todes stand. Regieanweisung. Was den Jägerkeller angeht. Den Jägerkeller. Ich bilde mir ein, dass Piscator den gestrichen hat. Den Jägerkeller. Im Jägerkeller. Dieser Jägerkeller, naja, der treibt die Handlung nicht voran. Ne? Das sind diese dramaturgischen Argumente. Welche Szene braucht man? Welche Figuren braucht man? Wofür? Regieanweisung. Der Doktor, der auch hier das kleine Rohrstöckchen dandyhaft handhabt, mit dem er bei den Selektionen in Auschwitz spielt, kegelt nie. Er wirkt gerade, weil er so wenig mitspielt, auch in diesem Spießerclub als der geheime Regisseur. Nein. Ich habe den Doktor komplett gestrichen. Regieanweisung. Er ist kalt und lustig, wenn er nicht unsichtbar ist. Er hat das Format des absolut Bösen viel eindeutiger als Hitler, den er, wie jeden Menschen, nicht einmal mehr verachtet. Wir haben bewusst von der Historie abweichende Vorstellungen von diesem geheimnisvollen Chef. Charakteristischerweise wurde er niemals gefasst. Vermutlich dank seiner suggestiven Herzlichkeit, mit der er Kindern vor der Vergasung einen guten Pudding versprach. Historisch belegt. Oder auf dem Bahnsteig die von der Reise Erschöpften fragte, ob sie sich krank fühlten. Wer das bejahte, erleichtert durch die plötzliche Anteilnahme dieses liebenswürdigen Mannes, der kam sofort ins Gas. Bei der Figur des Doktors, die leicht angelehnt ist. Bei der Figur des Doktors, die leicht angelehnt ist, glaube ich, an den Dr. Mengele. Da finde ich, verschiebt sich was. Da verschiebt sich auch im Stück was. Mengele ist natürlich eine grauenhafte, vielleicht auch faszinierende Gestalt, aber auch da muss ich sagen, nicht Thema des Stückes. Und weiter, das sind surrealistische Szenen. Und weil dieser Chefarzt sich von allen Erfahrungen, die man nach unserer Kenntnis bisher mit Menschen gemacht hat, so völlig abhebt, schien es uns erlaubt, mit diesem Wesen wenigstens die Möglichkeit anzudeuten, dass hier eine uralte Figur des Theaters und des christlichen Mysterienspiels die Bühne wieder betreten habe. Regieanweisung. Und umgekehrt ist das kein Faust-Mephisto-Stück. Das Licht zuckt kurz und sehr hell, nicht sehr weit entfernt geht eine Luftmine nieder, man hört das charakteristische Pfeifen, das zum Orkan anwächst. Und ich finde, dass im Jägerkeller auch schon beschrieben wird, inwieweit natürlich die Verstrickung der Industrie in den Holocaust sehr stark vorhanden war, inwieweit natürlich absolut wirtschaftliche Interessen, was der Hochhut ja auch dem Vatikan und Pius damit ankreidet, schon immer Grund für Verhaltensweisen, für Nicht-Einschreiten und ist. Achtung! Achtung! Achtung! Achtung! Achtung! Achtung! Achtung! Mit dem Einschlag ist das Licht gänzlich erloschen. Vorhang. Das Stück ist nicht gut, aber die Frage, die Hochhut aufwirft, ist sehr legitim. Hannah Arendt, 1963. Vorhang. Der Anfang von allem. Auf der Suche nach einem Spielplan, den ich hier in der Volksbühne verwirklichen wollte, kam ich darauf, dass mir Lady Growold plötzlich ein Stück schickte, von dem er sich sehr im Ungewissen war, ob man es annehmen sollte, ob das überhaupt gespielt werden könne. Piscator stieg damit wie immer morgens in die Badewanne. Er hatte es um 9 bekommen und telegrafierte um 10:45 an Rowold: Wer verbirgt sich hinter dem Pseudonym Hochhut? Ich spiele dieses Stück. Und als ich es las, telegrafierte ich zurück: Das Stück spiele ich, auch wenn es mich meinen Posten als Intendant kostet. Und das war der Anfang von allem. Sitten die morschen Knochen der Welt vor dem großen Sieg. Wir haben die Ketten gebrochen, für uns war es der große Sieg. Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt. Denn heute, da hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Dritte Szene. Herr Gerstein. Also dritte, ja, also erster Akt, dritte Szene, Wohnung Gersteins. Wer sagt, was er denkt, verliert sein Leben. Wer denkt, was er sagt, der hat keinen Verstand. Am folgenden Vormittag, die Wohnung Gersteins, Berlin W. 35. Regieanweisung. Gerstein in einer alten SS-Uniform steht auf einer Treppenleiter, dabei raucht er. Unter der Leiter sind Zeitungen ausgebreitet. Das Zimmer trägt viele Spuren des schweren Fliegerangriffs der vergangenen Nacht. Und es dann um die Auseinandersetzung geht zwischen Gerstein und diesem Pater Ricardo. Was soll man denn tun oder wie soll man sich jetzt verhalten? Und dann tritt sozusagen, jetzt mal rein theatralisch gesagt, das Opfer, diese Jakobsen, mit da rein. An dem soll jetzt sozusagen angewendet werden, was kann man machen? Jan Rock. Regieanweisung. Gerstein und der Jude Jakobson, den er versteckt hält, sind dabei, die Schäden auszubessern. Gerstein will versuchen, für Jakobson einen falschen Pass zu besorgen, bevor das Haus zerbombt wird. Es klingelt an der Tür. Es klingelt an der Tür, es klingelt. Es klingelt, Jakobson versteckt sich, Gerstein öffnet. Herr Hitler, bitteschön. Guten Tag, Herr Gerstein. Es ist der Doktor. Grüß Gott, Gerstein. Haben Sie schon gehört? Entsetzlich. Was ist denn passiert? Ja, Ihr Radio ist wohl zerbombt. Doktor, ja, grüß Gott, Gerstein, haben Sie gehört? Entsetzlich. Gerstein, was ist denn passiert? Doktor, Ihr Radio ist wohl zerbombt, ja, wissen Sie denn nicht? Gerstein, reden Sie schon, Doktor, keine Ahnung. Doktor, das Attentat auf Hitler. Göring und Himmler waren auch an Bord, ein Flugzeugabsturz. Gerstein, um Gottes Willen, alle drei. Das ist doch nicht wahr, Doktor, keiner gerettet. Doktor, gerettet? Doch, raten Sie, wer? Gerstein, wer? Raten Sie, wer? Deutschland! Deutschland. Gerstein, solche Witze, Doktor, sind aber gar nicht lustig. Doktor, Sie sollten Ihren Gesichtsausdruck sehen. Lacht. Sie sollten Ihren Gesichtsausdruck sehen. Gerstein. Doktor, übrigens statt Blumen, darf ich die Hirne bei Ihnen hinterlegen? Regieanweisung. Der Doktor hat überraschend die linke Hand mit einem Glasbehälter, etwa in Form einer Eisbombe, den er unterm Arm hatte, aus seinem Cape herausgestreckt und zeigt das Präparat, weiß-graues organisches Material, das Hirn jüdischer Zwillingskinder, dem entsetzten Gerstein, der keinen Hehl aus seinem Widerwillen macht. Herr Hochhut, es ist auffällig, dass Sie in Ihren Stücken und Büchern meist konfliktträchtige Themen ansprechen. Diese erregen folglich auch ein großes Aufsehen. Mir kommt jetzt die Frage auf, ob Sie sich dadurch nicht nur in die Öffentlichkeit drängen wollen. Selbstverständlich drängt jemand, der schreibt, in die Öffentlichkeit. Es gibt Schriftsteller, die behaupten, sie schrieben nur für sich. Das ist immer gelogen. Gerstein, Sie sind doch der Einzige hier, mit dem sich zu palabern lohnt. Wieso der Einzige? Der Einzige! Was du unterhaltsam ist, das verächtliche. Dazu braucht man nicht ins Theater zu gehen. Ich finde schon, dass der Autor auch eine gewisse Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft hat. Und auch gegenüber der Nation, der Geschichte. Das denke ich schon. Aber es ist, ob er sie erfüllen kann, ob er die Möglichkeiten hat, das ist eine ganz andere Frage. Was führt Sie zu mir? Sagen Sie, Gerstein, was mich interessiert. Sagen Sie mal, das interessiert mich. Wie lässt sich das denn heute noch verquicken? Stand haben und trotzdem Christ sein? Da gibt es das Wort von Bismarck, der ja auch nach einer wüsten Jugend den Umweg des Intellektuellen durch das Nichts zu Gott zu finden hatte. Er sagte, ich bin mit vollem Bewusstsein auf einer gewissen Stufe der Entwicklung stehen geblieben. Und das hat ihm dabei geholfen, in Seelenruhe drei Kriege anzuzetteln. Kaum ist der Doktor gegangen, als Ricardo bei Gerstein auftaucht. Gerstein hofft, der Doktor sei Ricardo nicht auf der Treppe begegnet. Und wenn ja, würde er hoffentlich dessen Person nicht mit ihm, Gerstein, in Verbindung bringen. Gerstein enthüllt Ricardo, weshalb er sich in die SS eingeschlichen, weshalb er Nuntius Ossenigo aufgesucht und damit Landesverrat begangen habe. Wie sehen Sie mich an? Wie sehen Sie mich an? Wie soll ich schildern, wer Sie sind? Wer ist mein Informant? Ein Landesverräter. Also finden es schauderhaft, wie unehrlich mein Spiel ist, nicht wahr? Die Landesverräter allein sind es, die heute Deutschlands Ehre retten. Wer mit Mördern pokert, muss ihre Grimassen schneiden. Ich werde meinen Auftrag nicht überleben. Warum pokern Sie überhaupt mit Mördern? Ein Christ in dieser Zeit kann gar nicht überleben, wenn er konsequent ist. Nur wer am Hebel sitzt, kann schalten. Gerstein bittet Ricardo, er möge Jakobson seinen Pass und die Soutane zur Verfügung stellen. Damit er irgendwie versuchen kann, sich nach Italien abzusetzen. Ricardo tut es. Vorhang. Herr Hochhut. Wenn vielleicht die deutsche Sprache nicht übrig bleibt, Herr Hochhut, bleibt es die Musik. Und deswegen spielen wir jetzt Mendelssohn Bartholdy, Sommernachtstraum. Danke Ihnen herzlich. Herr Hochhut, Sie gelten ja als der größte Tabubrecher unter den deutschen Schriftstellern. Das sind so Etikette. Ich weiß gar nicht genau, was. Aber ich glaube, weiß ich gar nicht genau, was ein Tabu ist. Also, nein, ich glaube ja schon, dass das zu Recht ist. Und trotzdem gibt es unter den Kritikern und unter dem Publikum sehr viele Stimmen, die sagen, er schreibt zwar interessante Stücke, aber die schriftstellerischen Mittel sind antiquiert. Oder, um es noch drastischer auszudrücken, ich zitiere jetzt, die Klischeehaftigkeit und gedankliche Blässe der Sprache, die aufgesetzte programmatische Rhetorik und so weiter. Also solche. Nehmen Sie nur mal das Zitat, wie blöd das ist. Was heißt schon gedankliche Blässe der Sprache? Der kann einfach kein Deutsch, das geschrieben hat. Ne? Ich meine, wo ist die gedankliche Blässe der Sprache? Ehe ihr solche Verdikte hinschreibt, belegt es doch mal. Ich habe, glaube ich, keinem Theater jemals von der Kasse her einen Flop beschert. Die Leute kommen. Das Publikum denkt ganz anders. Das war natürlich Arbeit auch für Dramaturgen und Regisseure, da drin das zusammenzustreichen und auf Kernszenen zu bringen. Das hat Piscator auch schon geleistet. Das lässt sich schon machen, den Hochhut da von seinem Schnickschnack zu befreien. Da scheint ja sehr viel Überflüssiges zu sein, sonst müssen sie ja nicht entschlackt werden. Es ist überflüssig für die Inszenierung, aber nicht für Sie. Aber nicht für den Leser. Hm. Nicht für den Leser. Ja. Das hat er nie gekonnt. Zwei Zweiter Akt. Nach Berlin, Wien und Basel, Hochhuts Stellvertreter. Nun auch bei den städtischen Bühnen in Frankfurt am Main. Die Glocken von St. Peter. Die Kassen sind belegt, denn seit Tagen ist die Vorstellung bereits ausverkauft. Und man erhofft natürlich, noch irgendeinen Platz zu erwischen, der vielleicht zurückgegeben wird. Rom am 2. Februar 1943. Ich habe eben Polizeioberrat Sommer, den Leiter der Inspektion West der Frankfurter Schutzpolizei, gefragt. Haben Sie schon einen Demonstranten ins Auge gefasst? Da sagt er, nein, die Leute, die vor dem Theater stehen, sind alles unsere Leute. Im Hause von Tana auf dem Monte Gianicolo. Monte Gianicolo. Gianicolo, großer Salon. Die Tür steht offen. Ja, die Glocken der Peterskirche werden mächtig geläutet. Graf Fontana, 60 Jahre alt, randlose Brille, hat die Ehre, bei feierlichen Anlässen in spanischer Hoftracht unmittelbar neben seiner Heiligkeit herumstehen zu dürfen. Herumstehen zu dürfen. Ja, das war eine Regieanweisung. Eine Regieanweisung. Vorsichtshalber hat man in den Zuschauerraum etwa 20 Beamte in Zivil postiert. Regieanweisung. Als einer der höchsten Laien im Dienste des Heiligen Stuhles fühlt sich jedoch Fontana zum Tragen dieses Kostüms nur verurteilt, denn er ist nichts weniger als eine der vielen malerischen Attrappen und musealen Erscheinungen, die das Gesicht des Vatikans so wesentlich mitbestimmen. Man wollte also kein Risiko eingehen. Fontana ist ein Manager. Man hat auch noch andere Absprachen getroffen. Er ist überarbeitet. Das nämlich, wenn Ruhestörungen eintreten sollen. Klug. Die Ruhestörer sofort mit Licht. Gebildet, fähig zur Güte und zum Leiden. Mit Scheinwerfer angestrahlt wird im Zuschauerraum, sodass man sie also sofort zur Ordnung rufen kann. Und sogar ziemlich einsichtig, auch für die sozialen Erfordernisse des 20. Jahrhunderts. Nun, ich werde mich jetzt auch in den Zuschauerraum begeben und wir werden ja sehen, ob es eine ruhige, normal ablaufende Vorstellung werden wird oder ob es tatsächlich noch Pfiffe und Proteste während der Aufführung gibt. Gestehen wir uns doch endlich. Diese Flammen sind auch für uns die Feuerprobe. Wer will uns als moralische Instanz noch jemals respektieren, wenn wir heute so jämmerlich versagen? Ich bin doch auch schon schuldig. Du bist nicht schuldig. Doch, schuldig wie jeder Zuschauer. Du bist viel zu bedeutungslos, um diese Schuld zu tragen. Begreifst du nicht, so schwer du dir es auch machst, deine Sicht ist einseitig, oberflächlich. Der Papst darf den Stuhl Petri nicht gefährden. Ein Mann, der Fabriken baut und keine andere Bestimmung haben, als Menschen zu vergasen, muss verraten, muss vernichtet werden. Ja. Um jeden Preis, um jeden. Das Gemüt eines Fleischwolfs setzte es voraus, um hier noch einen Sinn zu sehen. In Paris sprangen im Dezember 1963 unentwegte Demonstranten vom Rang ins Parkett, landeten auf dem Schoß erschrockener Besucher und rauften sich weiter in Bühnennähe vor. Auf einer Trillerpfeife war das Signal zum Sturm auf die Bühne gegeben worden. Ein Flugblattregen ging vom Olymp, dem obersten Rang, auf die Zuschauer nieder. Verschreckt und hilflos sahen sich die Schauspieler in ein Handgemenge verwickelt. Ein Stellvertreter Christi, der das vor Augen hat und dennoch schweigt, aus Staatsräson, der sich nur einen Tag besinnt, nur eine Stunde zögert, die Stimme seines Schmerzes zu erheben, zu einem Fluch, der selbst den letzten Menschen dieser Erde noch erschauern lässt vor der Verworfenheit der Mörder. Ein solcher Papst ist ein Verbrecher. Bei diesem Satz, dessen letztes Wort hier im Glockengeläut von St. Peter untergeht, bei diesem Satz wird das Spiel in jenen Städten, in denen wie in Basel, Wien, Paris und New York die Aufführung überhaupt nur durch Polizeischutz vor und im Theater ermöglicht wurde, durch Proteste des Publikums buchstäblich zerfetzt. Die sich überschreiende Stimme des Basler Ricardo-Darstellers Friedrich Palkowitz veranschaulicht, wie der Beschwichtigungsversuch des Intendanten Friedrich Schramm, die Erregung des schon seit Tagen unter Druck gesetzten ganzen Ensembles. Die Leute haben hierher gekommen, um unsere Vorstellung in Ruhe anzusehen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn wir den Rest des Abends bei erleuchtetem Hause spielen. Ich danke Ihnen. Vorhang. Achtung, Vorhang. Unter einer totalitären Diktatur wird jeder, der sich auf den offenen Marktplatz stellt, um den Staat anzuklagen, sofort mundtot gemacht. Sein Einsatz ist verloren. Bischof Otto Dibelius, 1963. Ja, ja, aber das Furchtbarste ist zu wissen, dass es nicht gelingen kann und dass wir es dennoch versuchen müssen. Berthold Graf Stauffenberg, kurz vor dem 20. Juli 1944. Mhm. Ein langer Theaterabend liegt hinter uns. Von 7:30 bis 11:15 hat es gedauert. Es hat keine Proteste gegeben, es hat nicht das leiseste Pfiffchen gegeben, es hat nicht einmal einen Buhruf gegeben. Es scheint also, als ob die Kenner des Frankfurter Publikums recht behalten hätten, dass es hier in Frankfurt zu Protesten eben nicht kommen würde. Nun, Herr Generalintendant, nach dieser Premiere darf ich Sie fragen, ist das ein gutes Zeichen für das Frankfurter Publikum oder ist das ein schlechtes? Ich war noch nie so stolz auf das Frankfurter Publikum wie heute. Ich möchte beinahe sagen, heute habe ich erkannt, dass Frankfurt doch die Hauptstadt der bundesdeutschen Demokratie ist, möchte ich sagen. Ich glaube, das ist die größte Bewährungsprobe, die die Frankfurter Bevölkerung an diesem heutigen Premierenabend bisher geliefert hat. Michaela. Herr Hochhuth, muss man Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie als Historiker nur deshalb in die fiktive Welt der Literatur ausweichen, weil Ihnen als Geschichtsforscher zum Nachweis Ihrer Thesen wichtige Versatzstücke fehlen? Ich habe mich überhaupt niemals im Leben als ein Historiker betrachtet. Ich habe auch nicht Geschichte studiert. Ich habe meine Arbeit immer als eine rein literarische aufgefasst. Ich wollte Stücke schreiben. Ich wollte nie ein historisches Werk schreiben und werde es ganz gewiss auch niemals tun. Juliane? Herr Hochhuth, um meine nächste Frage zu formulieren, möchte ich sinngemäß wiedergeben, was der Ihnen wohlbekannte Heiner Müller gesagt hat. Dieser meinte nämlich, dass die Qualität Ihrer Stücke in den Stoffen liegt. Der stets aktuelle Bezug zu den Themen Ihrer Bücher und Stücke weist eine hohe journalistische Qualität auf, die allerdings nicht in Theater passe. Ich sehe darin gar keine Kritik. Dass jemand ein Journalist ist, muss ihn ja nicht daran hindern, ein Dichter zu sein. Dritter Akt. Die Heimsuchung. Die Synagoge haben sie aufgeplündert und jetzt kommen wir dran. Mama, darf ich die alle mitnehmen? Vor aller Kritik möchte ich sagen, wie sehr wir Ihrem Werke, Herr Hochhuth, zu Dank verpflichtet sind. Sie haben die Massen der Völker zur Besinnung aufgerufen. Mehr als alle Dokumentenbücher und Abbildungswerke vermochten Sie einzuprägen, was die Juden durch Entwurzelung, durch Demütigung, durch Qualen und schließlich durch den Massenmord angetan worden ist. Für die Höhepunkte Ihres Werkes halte ich daher die Szenen, die durch Erleiden der Juden uns erschüttern. Unmittelbar oder im Spiegel des Entsetzens derer, die sie hören. Packen! Los! Avanti! Wir sind Katholiken. Wir sind alle getauft. Sie haben nicht das Recht, uns zu verhaften. Wo ist Ihr Befehl? Wo ist dein Judensterben? Erste Katholisch, Szene, also, Rom, 16. Oktober 1943, am frühen Abend. Na gut. 10 Minuten Zeit, weil Sie katholisch sind. Die jüdische Familie Lucani packt ihre Sachen, um einer Verhaftung zu entgehen und Schutz in einem nahegelegenen Kloster zu suchen. Was anderes, was ich zum Beispiel ja völlig gestrichen habe, ist diese Szene, was ist das? Ich glaube, dritter Akt. Genau, erste Szene, dritter Akt, die Heimsuchung, wo da so eine jüdische Familie in Rom inhaftiert, verschleppt und so weiter wird. Da dachte ich immer, nee, das ist nicht das Thema des Stückes, ist auch nicht unser Thema. Und das kann man auch nicht auf diese Art und Weise darstellen. Fahren wir jetzt ins Kloster? Direkt in den Himmel fahren wir. Gleich beim lieben Gott. Vorhang! Und Thomas Kowalski aus Berlin gleich hinterher. Frage an Herrn Hochhuth. Was ist mit der Enzyklika mit brennender Sorge von 1938? Da kommt das Wort Jude nicht vor. Das Wort Jude hat er sorgsam in dieser Enzyklika. Das mag sein, vermieden. Aber schauen Sie mal, in Diktaturen, ich kenne Diktaturen. Da hat jeder gewusst, jeder Kirchgänger, der diese Enzyklika Ich bin nicht Ihrer Meinung. Ich bin nicht Ihrer Meinung. Wenn man was auf dem Höhepunkt mein, der Judenverfolgung das Wort Jude niemals in den Mund nimmt, niemand hätte dem Vatikan irgendetwas tun können, wenn er damals zum Schutz der Juden ein Wort gesagt hätte. Jetzt möchte ich weiter dazu nichts sagen. Zweite Szene. Der Arbeitsraum eines Ordensgenerals. Ein Gebetpult. Die simple Bürouhr schlägt 10 Mal. 22 Uhr. Und gleich reden wir weiter mit dem weltberühmten Rolf Hochhuth. Und jetzt hören Sie genau hin, jetzt kommt ein Wunschtitel von Ihnen, nämlich Carmen. Letztendlich, das ist, muss man sagen, vermutlich der gute und auch fast kann man sagen geniale oder auf jeden Fall sehr, sehr wirkungsvolle Kunstgriff des Autors, des Dramatikers, zu sagen, ich schicke in eine Gemengelage von ja, diesem Dritten Reich, von dieser Verstrickung Kirche, Papst, Nationalsozialismus, Hitler, schicke ich eine unschuldige Figur, jung, durchaus idealistisch, gesunder Menschenverstand, Herz am rechten Fleck, ne? Die schicke ich da rein und lasse natürlich jetzt sozusagen mit deren Augen den Zuschauer das sehen und mit den daraus resultierenden Konflikten dem Zuschauer das miterleben und mitdebattieren. Ricardo, Gerstein und der Kardinal. Darf ich offen sein? Oh ja, gewiss, natürlich, nicht wahr? Warum sagt der Papst kein Wort dazu, dass dort, wo seine Kirchtürme stehen, auch Hitlers Schornsteine rauchen? Wo sonntags die Glocken läuten, brennen werktags die Menschenhöfen. So sieht heute das christliche Abendland aus. Ich war in der Uraufführung, ja. Ich habe notiert, dass ich beim Herausgehen jemand sagen hörte, jetzt hat der Papst auch sein Fett weg. Das war vielleicht in einen Satz gebracht, das merkwürdig fatal Entlastende, das das Stück haben konnte. Nicht? Die Forderung Hochhuths ist nicht schweigen. Das Problem gibt es aber nicht nur im totalitären Staat. Das gibt es in jedem Staat. Ich würde meinen, der Anspruch Hochhuths, nicht schweigen, gilt so intensiv für uns heute, dass ich fast sagen möchte, es wird ja viel zu viel geschwiegen. Nicht aus Angst vor dem Tode, sondern aus Angst vor Nachteilen, vor Unbequemlichkeiten. Jeder von uns hat Anlass zu bekennen, mea culpa. Für den, der die höchste Verantwortung trug, gilt mea maxima culpa. Das war Georges Bizet, Carmen, ja, einer ihrer ganz großen Favorites, ne? Es ist so, man soll den Tag nicht vom Abend loben, aber ein Tag, der mit Carmen anfängt, der ist eigentlich gerettet. Na wunderbar, dann kann ja nichts mehr passieren heute. Das weiß man nicht. Dritter Akt. Dritte Szene. Vielleicht hätte der Titel Ihres Werkes, Herr Hochhuth, lauten können, der Judenmord oder die Verlassenheit der Juden. Vermutlich wäre der gewaltige Erfolg nicht eingetreten. Die Juden interessieren nicht so sehr. Aber ein Angriff auf den Papst hat Zuchtkraft. Würde ihre Empörung nicht tiefer und wahrer zum Ausdruck kommen, wenn die ganze große allgemeine Front des Schweigens im Mittelpunkt stände? Wenn die entsetzliche Verlassenheit der Juden gezeigt worden wäre. Regieanweisung: Im Morgengrauen des 17. Oktober, das römische Hauptquartier der Gestapo in der ehemaligen Kulturabteilung der Deutschen Botschaft in Via Tasso. Man hört einen schweren Lastwagen in den Hof einfahren, Menschen werden abgeladen und hinter der Bühne in den Keller geführt. Bekennen Sie sich gegen Ihr Volk und für Adolf Hitler? Die Welt von diesem Volk erlöst. Ja oder nein, Max? Halt mich nicht auf! Los, spucken Sie diesem Juden da in die Fresse. Abgeschossen! Ja, danke! Kommandorufe wie runter, raus da, los, los, plötzlich, Hunde bellen. Dann zählt Witzel gemütlich 46, 49, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, nee, 51, 52, 53, 54. Jede Aufführung des Stellvertreters muss mit einer Anzahl von Schwierigkeiten fertig werden. mit dem anachronistischen Schillerschen Pathos, mit den meterlangen Leitartikeln, die den Personen aus dem Munde hängen, mit den surreal-symbolischen Momenten im letzten Akt. 72, 73, 74, 75, 76, 78, 77. Die Frankfurter Aufführung schaffte es mit 3,5 Stunden. Da Frauen in dem Stück wenig bedeuten, waren sie fast ganz gestrichen. Gekürzt war auch der makabre Unflat der Szene im Gestapo-Keller. 87, 89, 88, sehr nicht gut. Vergessen. 88, 89, 90, wunderbar. Das reicht. Abführen, hab ich gesagt! Ich hab gesagt, abführen! Abführen, hab ich gesagt! Wisst ihr was, hier steht 1965 eröffnete Papst Paul VI. Den Seligsprechungsprozess für Pius XII. Pro Memoria zur Geschichte Rumäniens. Generalleutnant John Mihai Batsheba war Chef des Departments des Ausländischen Nachrichtendienstes und persönlicher Berater des Präsidenten Nicolae Ceausescu in den 70er Jahren. Pacepa ist der hochrangigste Geheimdienstmitarbeiter, der jemals aus dem Ostblock überlief. Aus dem ehemaligen Ostblock, muss es heißen. Und im Zuge seines Aufenthaltes setzte er sich in der US-amerikanischen Botschaft in Bonn ab. Und zwar im Juli 1978. Für Nicolae Ceausescu und für den rumänischen Sicherheitsdienst Securitate hat das ein wahres Erdbeben bedeutet. Niemand wollte sich eingestehen, dass es der CIA gelungen ist, so tief in die informativen Strukturen eines kommunistischen Staates vorzudringen. Und den General bezeichnete man als Verräter. 2007 veröffentlichte Pacepa einen Artikel im neokonservativen Magazin National Review. Ja, genau. In dem er erklärte, das Hochhutstück Der Stellvertreter sei vom sowjetischen Geheimdienst initiiert und Teil einer von Nikita Chruschtschow gebilligten strategischen Kampagne zur Zerstörung der moralischen Autorität des Vatikans in Westeuropa gewesen. Ja, 1960. Der dokumentarische Anhang zu diesem Theaterstück, Historische Streiflichter, mit dem Hochhut zentrale Aussagen seines Stücks zu begründen sucht, sei unmittelbar vom KGB zusammengestellt worden. Eine wichtige Rolle bei der Umsetzung dieses Desinformationsprojekts habe demnach der Produzent des Stücks, Erwin Piscator, der bereits 1931 in die Sowjetunion emigriert war, gespielt. Ja, und der Bundestagsabgeordnete Norbert Geis, CSU, forderte Klarstellung von Schriftsteller Rolf Hochhut. Die ausweichenden und irreführenden Einlassungen Hochhuts verstärkten die Sorge, dass die Vorwürfe zutreffen. Ich habe die Stellungnahme auch gelesen. Mhm, mit Nachdruck fordert Geis Aufklärung darüber, ob in das Theaterstück Der Stellvertreter Material des KGB eingeflossen Inzwischen ist. Inzwischen haben sich auch römische Stimmen in die Diskussion eingeschaltet. Ja, ich weiß, der Historiker und Jesuitenpater Peter Gumpel. Ja, der sich als Untersuchungsrichter im Vatikan besonders mit dem Seligsprechungsverfahren Pius XII. Beschäftigt, geht davon aus, dass der Text Pacepas der Wahrheit entspricht. Die Tatsache, dass der Stellvertreter in den Ostblockländern jährlich aufgeführt werden musste, ist ein eindeutiges Indiz. Für Gumpel. Für Gumpel. Genau. Ja, und dann steht da noch, am 19. Dezember 2009 nahm das Seligsprechungsverfahren für Pius XII. Eine weitere wichtige Hürde. Hier, Papst Benedikt XVI. Erkannte seinem Vorgänger den heroischen Tugendgrad zu. Für die Seligsprechung braucht es noch den Nachweis einer Wunderheilung. Einer Wunderheilung? Was soll das sein, Wunderheilung? Der vierte Akt des Dramas im päpstlichen Palast ist mit einer Zeile aus Dantes Inferno überschrieben, Il Gran Rifiuto, die große Weigerung. Vierter Akt, Il Gran Rifiuto. Den vierten Akt des Dramas, in dem Pius XII. Vorgeworfen wird, das notwendige offene Wort über die Judenverfolgung und Deportation nicht gesprochen zu haben, bezeichnet Pater Leiber als Schmähschrift eines Mannes, der von einem leidenschaftlichen, fast krankhaften Widerwillen gegen Pius XII. Erfüllt sei. Im päpstlichen Palast. In estos momentos va a hablar el Papa. Pius XII. War noch keine 4 Jahre tot. Und gerade viele Deutsche sahen in diesem besonders deutschfreundlichen Papst eine moralisch vollkommene, fast übermenschliche Gestalt. Das alles geschah noch in der sogenannten Adenauer-Ära, wo ja doch die Verbrechen der Vergangenheit ganz zweifellos heruntergespielt werden. Nur ein gläubiger Katholik hätte das Recht, von dem Papst, der für ihn der Stellvertreter Christi ist, mehr als von anderen Menschen zu verlangen. Wir, in diesem Sinne Ungläubigen, haben nicht das Recht. Kirche und Papst sind für uns menschliche Institutionen. Sie haben sich nicht schlechter und nicht besser verhalten als alle anderen politischen Instanzen. Empörend, was der Herr Lucke mit den Juden sich hier sogar in Rom erlaubt. Die Staatsräson verbietet, Herrn Hitler als Banditen anzuprangern. Er muss verhandlungswürdig bleiben. Wir haben keine Wahl. Der gläubige Katholik ist im Papst selbst getroffen. Das heißt, eine Kränkung des Papstes fühlt der gläubige Katholik am eigenen Leib. Das nehmen Sie mir bitte ab. Es ist so. Ich glaube nicht, dass er nur antikatholische Motive hatte. Ich glaube gar nicht, dass er sie in erster Linie hatte. Es ist nur so herausgekommen, weil er ein unbegabter Dramatiker ist. Der katholische Glaube selber aber, wie er uns in den einzelnen frommen Katholiken begegnet, verdient wohl mehr Respekt. Als Sie, Herr Hochhuth. Herr Hochhuth. Als Sie ihm haben zuteil werden lassen. In diesem Akt, der ihm ganz alleine gewidmet und zugleich Höhepunkt des Stückes ist, tritt der Papst selbst in Erscheinung. Regieanweisung. Also Hochhuth schreibt selber über Pacelli, über den Papst. Der Schauspieler, der Pacelli gibt, soll bedenken, dass seine Heiligkeit... Der Schauspieler, der Pacelli gibt, soll bedenken, dass seine Heiligkeit viel weniger Person als Institution ist. Große Gesten, ein lebendiges Spiel seiner außerordentlich schönen Hände und lächelnde aristokratische Kälte genügen. Dazu hinter goldener Brille die eisige Glut seiner Augen. Das Übrige sollte weitgehend der unalltäglichen getragenen Sprache des Pontifex Papa überlassen bleiben. Das Übrige sollte weitgehend der unalltäglichen getragenen Sprache des Pontifex Papa überlassen bleiben. Wir wollen, wie wir in Christi Namen hier versammelt sind, zum Abschluss beten. Ex urge Domine, adjuva nos, et libera nos, propter nomen tuum, sit super nos, semper benedictio tua. Hochhuth war sich, was bei einem Neuling auf diesem Gebiet nicht weiter verwunderlich ist, nicht klar darüber, dass die Bühne eigene Gesetze hat und ihre Akzente nach eigenen Gesetzen verlagert. Beispiel dafür, was ich meine. Wenn die Figur des Papstes viele Bilder hindurch ausschließlich damit vorbereitet wird, dass er nichts tut, um das Schicksal der Juden zu lindern, und der Papst dann auftritt und als erstes über die im Besitz der Jesuiten befindlichen Aktien spricht, so ist damit nicht etwa historisch als unmöglich erwiesen, dass der Papst jemals über die im Besitz der Jesuiten befindlichen Aktien gesprochen hat. Er mag das sehr wohl getan haben und er mag es sogar mit Fug getan haben. Aber man gewinnt den Eindruck, dass er überhaupt nichts anderes auf seiner Sorge hatte als das, wenn das die ersten Worte sind, mit denen er sich dann in corpore präsentiert. Das wusste der Hochhuth nicht. Bitte schön, ich sage das deshalb, weil ich keineswegs dem Hochhuth Motive insinuieren will, die er nicht hatte. Mein lieber Fontana, wir freuen uns, Sie zu empfangen, um Ihren Rat. Und auch den unseres ehrwürdigen Bruders zu hören. Von brennender Sorge um unsere Fabriken erfüllt. Auch Kraftwerke, Bahnhöfe, Talsperren, jeder Betrieb fordern gebietenes Schutz. Vergeblich versucht dieser Pater, den Papst unter Hinweis auf die begonnene Endlösung zu öffentlichen Protesten zu veranlassen. Aus Kirchen wie staatspolitischen Erwägungen heraus lehnt Pius ab. Er glaubt, Hitler schonen zu müssen, weil er ihn gegen den Bolschewismus Stalins noch braucht. Doch auch im Weißen Haus wird man sich hüten, uns noch einmal herauszufordern. Ein öffentlicher Protest gegen den deutschen Diktator in der Judenfrage mitten im Krieg würde dessen Stellung noch mehr schwächen. Endlich kommt der Papst auch auf die Verschleppung der Juden aus Rom zu sprechen, die er taktlos und ungezogen nennt. Er werde alles tun, um den Unglücklichen beizustehen. In der folgenden erregten Diskussion, in der Ricardo den Papst angreift: Es geht mir nicht um meine Ehre, Heiligkeit. Mir geht es um die Ehre des Heiligen Stuhles. Es geht um die Ehre des Heiligen Stuhls, die mir teuer ist. weicht der Papst immer wieder einer klaren Stellungnahme aus, um sich dann den Anschein zu geben, öffentlich gegen die Verhaftung der Juden zu protestieren. Bitte, ja, glaubten Sie, wir wollten völlig kommentarlos uns diesen Frevel unter unseren Fenstern gefallen lassen? Pater General, bitte den Schreiber. Sehr wohl, Heiligkeit. Natürlich nicht. Selbstredend wird ein Aufruf bezeugt, dass der Papst mit höchster Anteilnahme den Opfern an die Seite tritt. Wir wollen das gleich tun. Niemand soll sagen, wir hätten das Gesetz der Liebe politischem Kalkül geopfert. Pius XII. Hat vielen Juden in aller Stille und ohne großes Aufsehen geholfen oder helfen lassen. Aber die moralische und religiöse Grundfrage des Hochrutschen Stücks ist damit nicht aus der Welt. Sie lautet bis heute: Durfte er noch weltpolitisch kalkulieren, obwohl er wusste, dass Millionen unschuldiger Menschen fabrikmäßig ausgerottet werden? Wir haben inzwischen deutliche Hinweise darauf, dass das nicht ein Versehen war, sondern möglicherweise Ausfluss eines anderen Konzepts, das ich mal bezeichnen möchte als Retten statt Reden. Und dieses Konzept wäre natürlich gefährdet gewesen, sobald die Öffentlichkeit davon erfahren hätte. Karl Josef Hummel. Der Papst schwieg, um Schlimmeres zu verhindern. Wie lässt sich Schlimmeres als die systematisch betriebene Vergasung ausdenken? Herr Minutant, noch immer nicht zufrieden mit uns. Nun, Herr Minutant, noch immer nicht mit uns zufrieden? Heiligkeit, dieser Artikel, der mit keiner Silbe die Verhaftungen erwähnt, kann nicht als Hinweis auf die Judenfrage verstanden werden. Haben wir nicht expressis verbis von Menschen aller Rassen gesprochen, Graf Fontana? Regieanweisung. Während er auf den Papst zugeht, hat Ricardo sich den Judenstern, den er bei sich trug, an die Soutane geheftet. Das ist Blasphemie! Blasphemie! Was erlauben Sie sich im Angesicht des Heiligen Vaters? Blasphemie! An einem Priester, kleine Blasphemie! An einem Priester, gewandte Blasphemie! Im Namen der Opfer. Diese Anmaßung, dieser Ungehorsam. Schweigen Sie! Da mit dem Stern, am Kleid der Diener Christi. Ich werde diesen Stern so lange tragen, bis Euer Heiligkeit vor aller Welt den Mann verfluchen, der Europas Juden viehisch ermordet. Frevel und Hoheit, nun gehen Sie endlich hinauf. Das wird er nicht tun. Gott soll die Kirche nicht verderben, nur weil ein Papst sich seinem Ruf entzieht. Frevel und Torheit, hält ihn aus! Das ist ja auch eine sehr theatralische Pose, dann vor dem Papst sich den Judenstern anzuheften. Kann man sagen, ja, das ist so dramatische Überspitzung. Aber andererseits, ja, es ist fast wie im Schillerschen Sinne, in dessen Nachfolge sich der Hochhut ja vielleicht ein Stück weit auch sieht. Es ist natürlich der Held. Vorhang! Der idealische Held, der idealisierte Held. Vorhang. Hören Sie Musik, wenn Sie schreiben? Ganz oft. Geht das? Ganz oft. Nein, das geht nicht nur, das beflügelt einander. Ganz oft höre ich Musik. Ich würde mich freuen, wenn Sie einen Satz von Max Bruch aus seinem berühmten Violinkonzert einbauten. Ich liege demnächst neben Max Bruch. Er liegt in Berlin an der Yorkstraße auf demselben alten Friedhof, auf dem auch die Brüder Grimm liegen und auf dem ich meine Frau beigesetzt habe. Juliane, bitte. Juliane? Es gab auf Ihre Stücke und Bücher schon sehr viele negative Reaktionen, beispielsweise beim Stellvertreter. Es gab auch sehr viele positive. Gut, aber ich will jetzt erstmal die negativen nennen, weil die wirklich ziemlich extrem sind. Beispielsweise beim Stellvertreter, wo sich Bundeskanzler Kohl beim Papst entschuldigt hat. Das wird Ihnen bekannt sein. Ich würde mich mal fragen, wie man sich als Mensch fühlt, weil das ist ja fast eine Erniedrigung für einen selber. Ja, ich weiß nicht, ob es sicher eine größere Erniedrigung wäre, wenn ausgerechnet Herr Kohl meine Stücke lobte. Fünfter Akt, Auschwitz oder die Frage nach Gott. Oder die Frage nach Gott. Oder die Frage nach Gott. Oder die Frage nach Gott. Drittens wird die Frage, wie war das möglich, zur Frage an Gott. Sie steht in der Überschrift zum fünften Akt. Ihre Antworten sind mehrere. In einem Interview sagten Sie einmal, dass der Schriftsteller nicht sehr viel bewirken könne. Ich sagte, der Schriftsteller ist die Wirkungslosigkeit in Person. Ich habe den gesamten fünften Akt gestrichen, in seiner Handlungsebene. Das Einzige, was ich der Meinung war, dass man darauf hinweisen sollte, A, natürlich, dass das, was da alles verhandelt wurde, vor diesem Hintergrund von Auschwitz geschehen ist. Regieanweisung. Keine Fantasie reicht aus, um Auschwitz oder die Vernichtung Dresdens oder Hiroshima. Keine Fantasie reicht aus, um Auschwitz oder die Vernichtung Dresdens oder Hiroshimas oder Erkundungslüge im Weltall oder auch nur industrielle Kapazität und Geschwindigkeitsrekorde vor Augen zu führen. Der Mensch kann nicht mehr erfassen, was er fertig bringt. Daher hat die Frage, ob und wie Auschwitz in diesem Stück sichtbar gemacht werden soll, uns lange beschäftigt. Dokumentarischer Naturalismus ist kein Stilprinzip mehr. Eine so überhöhte Figur wie der Doktor, die Monologe und anderes mehr machen deutlich, dass die Nachahmung der Wirklichkeit nicht angestrebt wurde. Andererseits schien es uns gefährlich, im Drama zu verfahren, wie etwa Celan in seinem meisterhaften Poem. Ich glaube, der heißt Celan. Im Drama zu verfahren, wie etwa Celan in seinem meisterhaften Poem Todesfuge, das die Vergasung der Juden völlig in Metaphern übersetzt hat, wie schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt. Denn so groß auch die Suggestion ist, die von Wort und Klang ausgeht, Metaphern verstecken nun einmal den höllischen Zynismus dieser Realität, die in sich ja schon maßlos übersteigende Wirklichkeit ist so sehr, dass der Eindruck des Unwirklichen, der von ihr ausgeht, schon heute unserer ohnehin starken Neigung entgegenkommt, diese Realität als Legende, als apokalyptisches Märchen, unglaubhaft zu finden, eine Gefahr, die durch Verfremdungseffekte noch verstärkt wird. Regieanweisung. Fünfter Akt. Monolog des Alten. Erste Szene. Nicht im Waggon starben, nicht vor den Augen der Enkel. Längst hat die Angst ihr Gesicht ausgewischt, ihre Fragen erstickt. Sie spüren, was ich nun weiß, das Ende der Fahrt ist auch unser Ende. Wo immer es sein wird, du entsetzlicher Gott. Fahles Morgenlicht erleuchtet spärlich die Szene, sodass nur die Konturen der Deportierten sichtbar werden, die ganz rechts und weit im Hintergrund dicht gedrängt zwischen Koffern und Kisten am Boden kauern. Außer dem monotonen Anschlagen der Waggonräder, die auch während der Monologe hörbar bleiben, vorerst keine realistischen Effekte wie Kinderweinen, Sprechen und so weiter. Nicht im Waggon sterben. Nicht vor den Augen der Enkel. Längst hat die Angst ihr Gesicht ausgewischt. Ihre Fragen erstickt, sie spüren, was ich nun weiß. Das Ende der Fahrt ist auch unser Ende. Wo immer es sein wird, du entsetzlicher Gott, dein Himmel ist über uns. Und die Henker sind Menschen von dir ermächtigt. Siehst du auch zu? Ja, du wirst zusehen. Wie könnte ich zweifeln, unbegreiflicher, dass du auch hier die Hände im Spiel hast? Es ist dieser Glaube an dich, der mich vernichtet. Du maßloser Gott. Du maßloser Gott. Ist der Mensch dir am ähnlichsten, wo er maßlos ist? Ist er ein solcher Abgrund von Ruchlosigkeit? Ruchlosigkeit, weil du ihn nach deinem Bilde geschaffen hast? Stille. Das Stück hat ja sozusagen einen gewissen pseudorealistischen Ton, von dem ich auch nicht wüsste, wie man den aushebeln sollte. Und unter dieser Prämisse, finde ich, verbietet es sich, ein Stück weit zu versuchen, sowas wie Auschwitz auf so einer Theaterbühne darstellen zu wollen. Hör mal. Die meisten ästhetischen Mittel, die Hochhut in der Vorrede zum fünften Akt verwirft, als unzulänglich oder verfälschend für die Abbildung von Auschwitz charakterisiert, benutzt er in eben diesem fünften Akt. Sein Entfremdungsressonnement in dieser Vorrede sei offensichtlich ein Tribut an die Diskussion, ob Auschwitz auf der Bühne überhaupt darstellbar sei. Vergleiche Adornos Verdikt über das Schreiben von Gedichten nach Auschwitz, meint Jan Berg. Zweite Szene. Regieanweisung. Links die Wachstube, an die sich rechts ein paar unmenschlich gepflegte Blumenbeete mit einer Bank anschließen. Die erhöhte Hinterbühne fällt nach rechts hinten leicht ab, sodass die Deportierten auf dem Weg zur nicht mehr sichtbaren Gaskammer möglichst lange sichtbar bleiben. Den Hintergrund bildet das häufig fotografierte und heute 1959 noch unverändert erhaltene Torhaus, durch das die Züge mit den Häftlingen in Auschwitz einfuhren. Vorne die Wachstube. Leider kann man sich nicht damit beruhigen, dass es Geistesgestörte oder Triebverbrecher gewesen seien, die ein Lager wie Auschwitz in Gang hielten. Normale Mitmenschen hatten hier ihren Arbeitsplatz. Um daran zu erinnern, wollen wir ausführlich mit Helga beginnen. Stand eine Laterne und steht sie noch davor. Ein lauter, altmodischer Wecker klingelt. Helga, eine SS-Nachrichtenhelferin, in Klammern Blitzmädel, stellt ihn sofort ab und richtet sich im Feldbett auf. Sie ist ebenso jung wie apart und nur mit Turnzeug bekleidet. Das weiße Höschen ist links oben mit schwarzen SS-Runen verziert. Die spezifisch weiblichen Fähigkeiten, völlig der Meinung derer zu sein, die auf sie Eindruck machen, hat sie nicht einmal besonders entwickeln müssen, da sie ihr in solchem Maße angeboren sind, dass sie selbst Auschwitz in Ordnung fände, wenn sie je darüber reflektiert hätte. Natürlich reflektiert sie niemals. Der Doktor taucht auf. Er bedrängt Helga, sie solle mit ihm schlafen, obwohl oder gerade weil er kurz zuvor eine internierte jüdische Frau dazu gebracht hat, dasselbe zu tun. Helga, ich bin nicht eifersüchtig, wenn du sagst, warum du ausgerechnet diese Frau, Doktor, überdrüssig. Es reizt mich einfach, Menschenskind, es reizt mich. Helga, töricht und fraulich, ich reize dich wohl nicht genug. Also das möchte ich nicht gespielt sehen, von welchem Schauspieler auch immer. Das möchte ich nicht spielen, wirklich nicht. Das möchte ich nicht gespielt sehen, von welchem Schauspieler auch immer. Vorhang. Doktor, du Dummchen, mein kleines Milchbrötchen, verstehst du? Jan Berg meint, die Doktorfigur ermögliche dem Zuschauer nicht nur eine Bestätigung seines Faschismusbildes als andere Welt. Sie erlaube ihm zugleich, sadomasochistische Sexualfantasien zu genießen, ohne von gesellschaftlichen Sanktionen bedroht zu sein. Doch heiraten, Doktor. Herzchen, bleib ja bei deinem Günther. Mein Klima ist zu schroff für dich. Der Günther ist besser. Schenk dem Führer Soldaten und gebärlustige Mädchen. Vorhang. Fünfter Akt, zweite Szene in Auschwitz. Der Doktor und Ricardo. Oh Gott, nee, da muss ich jetzt natürlich gestehen, dadurch, dass ich es gestrichen habe, habe ich das nicht mehr. Also das Stück Der Stellvertreter von Hochhuth sei verflucht. Herr V. aus Kelkheim. Mag sein, dass dem Papst der Gedanke an ein Gottesgericht, der Ahasver-Gedanke vom ewig heimatlosen verfolgten Juden, der dadurch den Tod Christi sühnen muss, die Entscheidung erleichtert hat. Frau P. aus Erbach. Neulich haben die brutalen Idioten sich hier den Spaß erlaubt, einen Pater aus Polen 10 Tage lang zu quälen. Der Doktor, während er Ricardo Heftpflaster aufklebt, beruhigend, fast seriös. Neulich haben die brutalen Idioten sich hier den Spaß gemacht, einen Pater aus Polen 10 Tage lang zu quälen, im Hungerbunker, weil er freiwillig wie sie für einen Häftling mit Familie sterben wollte. Sogar eine Krone aus Stacheldraht hat ihn zuletzt verziert. Er starb ganz individuell. Ein schönes, altmodisches Einzelschicksal. Sie aber, lieber Freund, Sie würden nur vergast. Sie sterben hier, wenn Sie es nicht lassen können, wie eine Schnecke unterm Autoreifen. Namenlos, also sinnlos. Ricardo, höhnisch, Gott sollte ein Opfer übersehen, nur weil es nicht mit Pomp und Pathos ermordet wurde? So primitiv ist Ihre Vorstellung doch nicht. Herr Doktor, gelassen. Aha, Gott übersieht die Opfer nicht. Wirklich. Ich schicke seit Juli 42, seit 15 Monaten Werktag wie Sabbat Menschen zu Gott. Glauben Sie, er zeigte sich erkenntlich? Er lenkt nicht einmal einen Blitz auf mich. Verstehen Sie das? Ricardo, sarkastisch, sind Sie denn nicht einmal ein Verbrecher? Sind Sie nur ein Idiot? So primitiv wie Virchow, als er sagte, er habe 10.000 Leichen seziert, aber keine Seele gefunden. Fünfter Akt, dritte Szene. Gerstein meldet sich bei Sturmbahnführer Fritsche. Er habe den Auftrag, einen Pater Fontana abzuholen. Gerstein weiß, dass er mit diesem fingierten Auftrag sein Leben wagt. Doch wer in der Tür steht, ist der Jude Jakobson, dem Ricardo seine Soutane und seinen Pass gegeben hat, damit er nach Rom entkommen möge. Man hat ihn am Brenner abgefangen, weil das Passfoto ihm in keiner Weise ähnlich war. Im Lager wird er nun als Pater Ricardo geführt. Gerstein macht ihm klar, dass der echte Ricardo freiwillig mit den deportierten Juden mitgegangen und nun ebenfalls im Lager sei. Ricardo will für die Schuld der Kirche büßen und Jakobson ein zweites Mal retten. Doch der Doktor weiß längst Bescheid. Er genießt die Entlarvung Gersteins, der verhaftet wird. Gerstein zieht die Pistole, sie wird ihm aber von der Wache aus der Hand geschlagen. In diesem Moment, während selbst die beiden Wachen dem Geschehenen folgen, hat Ricardo nach Gersteins Pistole gerückt, hebt sie auf, zieht mit dem Schrei, vernichtet ihn auf den Doktor und wird von der Maschinenpistole des seitlich hinter ihm stehenden SS-Mannes niedergeschossen, bevor er selbst noch entsichern und abdrücken konnte. Ricardo sinkt in die Knie, sackt dann nach hinten ab. Die Wache hebt Gersteins Pistole auf und hält sie erschrocken grinsend dem Doktor hin. Gerstein hat einen Moment die Augen mit der Hand bedeckt. In hora mortis mea voca me. In meiner Todesstunde rufe mich. Ich komme noch einmal auf die Proteste gegen Hochhut zu sprechen. Und ich muss sagen, die Proteste, die heute gegen einen 1964. Einzelnen Mann, einen einzelnen Dichter lanciert werden, die hätte ich mit dem gleichen Kraftaufwand gerne vor 25 Jahren vernommen, als es sich gelohnt hätte. Die Nachwelt wird immer wieder ihr Auge auf jenen Papst richten und sich über sein Schweigen wundern. Sebastian Haffner. Es mag viele Gründe für dieses Schweigen gegeben haben, vielleicht sogar einen oder zwei gute. Und doch beginnt man schon jetzt zu fühlen, dass alle diese Gründe für die Situation zu klein waren. Die Geschichte wird ihn kennen als den Papst, der schwieg. Ich habe auch noch was. Mosche Flinker. Mit 16 Jahren in Auschwitz ermordet worden. Hat in seinem Tagebuch geschrieben: Ich bin davon überzeugt, dass kein Jude infolge größerer Not reuevoll zu Gott zurückkehren wird. Im Gegenteil. Man kann angesichts der großen Not eher auf den Gedanken kommen, dass es keinen Gott auf Erden gibt. Was interessiert mich der Stellvertreter? Wo war eigentlich sein Chef? Rolf Hochhuths Der Stellvertreter. Hörcollage von Marianne Wendt und Christian Schiller. Mit Auszügen aus der gleichnamigen Hörspielinszenierung von Erwin Piscator, Hessischer Rundfunk 1963, der Theateraufführung im Berliner Ensemble 2001 in der Regie von Philipp Tiedemann und der Aufführung am Münchner Volkstheater 2011 Regie Christian Stückel. Monolog des Alten, Ernst Deutsch. Es sprachen Bettina Kurt, Robert Frank, Ole Lagerpusch und Sven Lehmann. Im Originalton Rolf Hochhuth, Erwin Piscator, Henning Rischbieter, Philipp Tiedemann, Teilnehmer eines Schulklassengesprächs, sowie Klaus Peimann, Hermann H. Kamps, Karl Jaspers, Walter Hink, Monsignore Hans-Gerhard Müller, Friedrich Thorberg, Karl Josef Hummel, Paul Celan, Hans Kühner Wolfskehl. Ton und Technik Andreas Narr und Philipp Adelmann. Regieassistenz Anke Beims und Cordula Dickmeis. Regie Marianne Wendt. Es wurde bereits angedeutet, dass das Stück seine Mängel hat. Aber auch, wie unwichtig diese sind in einem Moment, in dem das Theater wieder zum Kampfplatz für Ideen wird. Das Publikum nahm die Aufführung schweigend hin, aus Respekt vor dem Entsetzlichen, das ja in Hochhuths Stück zum ersten Mal in einer annähernd komplexen Fülle auf die Bühne kommt. Ob die Zuschauer freilich sich selbst betroffen fühlten, steht dahin. Ja, ich denke, wir setzen da einfach einen Punkt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Produktion Deutschlandradio Kultur 2013.